im Katalog. Sie war so wunderschön und ich wollte sie gleich haben, denn sie war so rund abgebildet und glänzend war sie auch. Auf den Preis schaute ich sie zum ersten Mal, doch das Geld hau ich drauf. Indirekte Bitches, ich liebe dich. Indirekte Bitches, du schlagst mich. Was dann bei mir zu Hause, ich öffne der die Tür. Ich ließ zur Feier die Sauer raus, denn wer vor mir stand, das war der Postbote. Ich riss ihm gleich das Paket aus der Hand und dann stellte ich sie ganz galant in mein Bett an die Wand. Indirekte Bitches, ich liebe dich. Indirekte Bitches, du strahlst mich. Ich liebe dich.